geschaut, so ich habe die Wörter abgelesen, die unter der Kamera waren. So I was reading the text and when I saw the video I said, oh, that's horrible. Forget it. No, we can't do this. Also ich habe abgelesen und als ich dann nachher das Video mir angeschaut habe, dann habe ich gesagt, lass uns das besser nicht zeigen. But next week we will do it. Aber nächste Woche zeigen wir es. And maybe I can look into the camera when I'm reading the words somehow. Und irgendwie würde ich versuchen, das nochmal zu machen, dabei in die Kamera zu schauen. And I'll have enough nerve to show it on the screen. Okay. Und dann werde ich auch Traute haben, das auch hier vorzuführen. Next week, though. Nächste Woche also. Good morning, everyone. Guten Morgen alle zusammen. I love our church. Ich liebe diese Gemeinde. I wish more of our church was here this morning. We've got a very low attendance for normal. Es wären noch etwas mehr Leute hier heute Morgen. Es sind ziemlich wenig da. I don't understand what's going on. Ich weiß nicht, was da vor sich geht. Oh, the marathon. Okay. They're all out running, huh? Sind alle beim Laufen gerade. Okay, evangelizing the people who are running along. Während des Laufens die Leute zu evangelisieren. You know, I saw a lot of stretchers and ambulances. Also ich habe eine ganze Menge Ambulanzen hier gesehen. And a lot of beds laid out. Und auch so Tragen. I guess they're expecting this to be a difficult day for the people. Vielleicht erwarten sie, dass es heute ein schwieriger Tag wird für die Läufer. Okay, we're going to have a nice message. We're going to have a little bit of fun right now at the beginning of my message. Wir werden jetzt vor der Predigt noch ein bisschen Spaß haben. How many of you like babies? Wie viele von euch mögen Babys? Okay, come on, everybody. Even if you don't like babies, say that you do, okay? Also auch wenn ihr keine Babys mögt. Okay, come Hände on. Hoch jetzt. Come on. So anybody who likes babies, come on in here if cuz you got to see this, okay? Also auch ihr müsst jetzt euch das ansehen, was jetzt kommt, auch wenn ihr keine Babys mögt. Maybe some of you have seen this before, but we've got to just enjoy this for a minute. We're going to show you some babies in a little video. Also viele von euch haben das bestimmt vorher schon mal gesehen, aber wir müssen uns jetzt noch mal den Realitäten stellen und einige Babys anschauen. Genießt es. Can you turn the lights off there? That yeah, make perfect. Now. Ready? Okay, here we go. Just regular stand-up comedian, isn't he? Babies einfach mögen. Okay, I know that some of you, I can see, right, let's see, how many new babies are, well, we got two coming in the next 2 weeks. Also zwei Babys werden jetzt erwartet in den nächsten zwei Wochen. Anna, where's the baby, Anna? Oh, he's in the crib. Okay, so we got three back here. How many other new babies do we have? Drei Babys sind hinten in der Bar. You know, I counted up. Oh. Im Barbereich. Do you want to stand up, Ollie? You want to stand? No. Okay, I counted how many children we have in our church. Also I counted. Ich habe mal gezählt, wie viele Kinder wir hier in der Gemeinde haben. 39 Kinder. Well, no, when after you have your babies. Also okay. Die beiden schon mitgezählt. And who else is expecting? Do we have? Zara is there. Jenny, and Kat, and so we got four more coming. Und noch so vier weitere have, sind erwartet. When we have those four, that will and one more that I don't know if it's announced or not. Also eins, wo ich nicht sicher bin, ob ich das schon sagen darf. No, I don't know if it's announced or not. Yeah. Oh, okay. So, five more. So that will be 39 children. That's probably close to how many people? Huh? No. Not plus. It's 34 plus. Also das sind alles schon mit eingerechnet bei den 39. I count those as babies already, see? Okay. Now, something about babies is this. Also, that they have a very simple life. Also die Babys, die haben ein ganz einfaches Leben. They cry. Die weinen. They eat. Die essen. They play. Die spielen. They love to be entertained. Die lieben es, wenn sie unterhalten werden. They sleep. Die schlafen. They eliminate what they eat. Es kommt doch wieder raus, was sie gegessen haben. And then we have to clean them up. Und wir müssen sie sauber machen. You know, that's about the whole life of a baby. Also das ist so ungefähr das ganze Leben eines Babys. About seven things. So um die sieben Sachen. You know, it's very, very simple. Es ist sehr einfach. And let me tell you the name of my message this morning. Let's put this slide up. The name of my message this morning. Oh, let's see. I'm controlling it. Also der Name der Predigt heute Morgen ist. Let's go back. Here we go. That's the name of my message. Wie alt bist du? How old are you? Yeah. Wie alt bist du? That's the name of my message. Das ist der Name der Botschaft heute Morgen. Let's read this scripture here. Lass uns diese Bibelstelle lesen. 1. Korinther 13, Vers 10. Als ich noch ein Kind war, redete ich, wie Kinder reden, dachte, wie Kinder denken und urteilte, wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Now, the Apostle Paul here was using a metaphor. Also der Apostel Paulus, der benutzte hier eine Metapher. To speak about maturity in Christ. Um damit über die Reife in Christus zu sprechen. And when he used that, it was very interesting. He uses this picture of children and maturity. Und als er das benutzt, das ist sehr interessant zu sehen, da benutzt er dieses Bild von Kinder und Reife auf der anderen Seite. And he says, there was a time that I was there's a time all of us were children. Und er sagt, da war eine Zeit, wo wir alle Kinder waren. But then there's a time that we put away childish things. Und dann kommt eine Zeit, wo wir diese kindlichen Sachen weglegen. And we become the adults that we're supposed to be. Und dann auch die Erwachsenen werden, die wir sein sollten. Now, there's something very interesting in our society today. Es gibt in der heutigen Gesellschaft etwas sehr Interessantes zu sehen. We're so fixed on having fun in life. Wir sind so darauf fixiert, im Leben Spaß zu haben. And enjoying life. Und das Leben zu genießen. And being happy. Und glücklich zu sein. That sometimes we just continue to be a child. Dass es manchmal so ist, dass wir einfach weiterhin Kind bleiben. We continue to act like children. Dass wir weiterhin so handeln wie Kinder. And not step into the place of maturity that God desires us to step into. Dass wir nicht diesen Schritt machen in die Reife, die Gott für uns möchte, dass wir sie erreichen. We love to have fun and to play. Wir lieben es, Spaß zu haben und zu spielen. To eat and to sleep. Zu essen und zu schlafen. And let other people clean us up. Und andere Leute uns sauber machen zu lassen. Doesn't matter what happens. Egal was passiert. Hey, I'm just going to enjoy this life. Also ich möchte das Leben einfach genießen. That's not a level of growing up that we need to have. Das ist nicht so ein Level von Erwachsenwerden, den wir haben sollen. I want to share with you a parable that Jesus spoke about. Ich möchte jetzt mit euch ein Gleichnis. Jesus shared. Ein Gleichnis besprechen, das Jesus genannt hat. We find it in Matthew chapter. Oh, well, let me show this. Also erst noch. Isn't this kind of the attitude a lot of us have? A lot of people have, not us, of course. Zeigt dieses Bild nicht so etwas von der Einstellung, die viele Leute haben? Life should just be a party. Das Leben sollte eine einzige Party sein. You know, there's an interesting philosophy that I have noticed in Europe. Es gibt da eine interessante Philosophie, die ich hier in Europa erkannt habe. And the attitude is this: you work hard. Und die Einstellung ist folgende: Du arbeitest hart, so that you can play hard, dass du auch hart spielen kannst. So you really, really work hard, so that you can go on vacation and have a great time. Also, dass du hart arbeitest und nachher schön auf Urlaub gehen kannst und eine gute Zeit haben kannst. Or you really, really work hard, so that when the time comes, you can enjoy your retirement and really have fun. Ja, dass du hart arbeitest, damit du dann irgendwann mal dich zur Ruhe setzen kannst und Spaß haben kannst. And so the whole mindset is, the goal is, to have fun and to enjoy everything. Also die ganze Einstellung, die dahinter steckt, ist, dass es das Ziel ist, irgendwann mal das Leben zu genießen und Spaß zu haben. So we dedicate our lives to getting to that place of just having fun and enjoying life. Und wir widmen damit unser ganzes Leben, dass wir irgendwann an diese Stelle kommen, einfach Spaß haben zu können. Now, I'm all for having fun. Also ich habe nichts dagegen, Spaß zu haben. I'm all for enjoying life. Ich liebe es auch, das Leben zu genießen. But I am also for us being the mature people that God created us to be. Aber ich halte es auch für sehr wichtig, dass wir diese reifen Menschen werden, zu denen Gott uns geschaffen hat. And so as long as we're fulfilling that responsibility und solange that we have wir, in life. Und solange wir diese Verantwortung auch erfüllen, die wir im Leben haben, to do it with joy and happiness and fulfillment, that's great. Dann ist es toll, wenn wir das auch mit Freude und Fröhlichkeit und Erfüllung tun. Das ist toll. But if we just want to embrace just fun in our lives, and that's it. Und wenn es nur darum geht, einfach in unserem Leben Spaß zu haben, and just do things to just be happy, und Dinge zu tun, um einfach glücklich zu sein, then something's out of balance. Dann ist irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten. It's more like we're remaining that little baby. Dann ist es mehr so, als wenn wir dieses kleine Baby bleiben. Entertain me, please, entertain me. Bitte unterhalte mich. I would be very interested to know. Maybe there's some researchers in this place today who also could tell me. Wäre für mich sehr interessant zu erfahren. Vielleicht sind hier einige Wissenschaftler da, die mir das heute erzählen können. I didn't have the time to research this. Ich hatte selber nicht die Zeit, darüber nachzuforschen. I would really be interested to know how much of the gross, what do you call like a GDP? Yeah, the in your country you have a gross how do you say it auf Deutsch? Bruttoinlandsprodukt. Yeah. I wonder what percentage of that has to do with entertainment. Also ich wäre interessiert zu erfahren, wie viel Prozent des Bruttosozialproduktes mit der Unterhaltung zu tun haben. I would be very interested. Würde mich echt interessieren. Either traveling and vacations, also zum Beispiel Urlaub machen, Reisen, movies, Filme, all kinds of things just simply to entertain us. Also all die Dinge, die eigentlich nur dafür da sind, um uns Unterhaltung zu verschaffen. I bet we would be shocked with the level of spending on that area of life. Also ich glaube, wir wären wirklich schockiert über den Anteil der Ausgaben, die für diesen Bereich investiert werden. Let's go to this proverb, or not proverb, but this parable. Also wir möchten uns jetzt das Gleichnis genauer anschauen. Wir werden es lesen. Das ist Matthäus Kapitel 25, Verse 14 bis 30. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen eines, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der die 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben. Diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben. Hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort: Du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. This is a very, very strong message that Jesus was speaking. Also es ist hier eine sehr, sehr starke Botschaft, die Jesus gesprochen hat. It was a message about responsibility. Hier geht es um Verantwortung. In the parable we see three men. In dem Gleichnis sehen wir drei Männer. Two of these people were very faithful with what they had been given. Zwei von diesen Männern waren sehr treu mit dem, was ihnen anvertraut wurde. And in fact they doubled what they had been given. Und sie haben das verdoppelt, was sie bekommen haben. But the third person did something different. Und die dritte Person tat etwas anderes. He hid what he had been given. Er versteckte das, was ihm gegeben wurde. He was afraid. Er hatte Angst. He accused the Lord of being too hard with his requirements. Und er beschuldigte den Herrn, dass er zu hart und zu streng ist mit seinen Anforderungen. He said to the Lord, you're hard and you reap where you don't sow. Und er sagt zu dem Herrn, du bist streng und du erntest, wo du nicht gesät hast. And you gather where you don't plant. Und du sammelst ein, wo du nichts gepflanzt hast. And so he thought, why should I serve you? Warum sollte ich dir dienen? Why should I do this and you get it all? Warum sollte ich das tun und du bekommst das nachher alles? You know, some people have a real hard time letting Jesus be Lord of their lives. Manche Menschen haben wirklich ein Problem damit, Jesus den Herrn ihres Lebens sein zu lassen. Sometimes we have a difficulty when Jesus says, "Look, I want to control your life." Manchmal haben wir Probleme damit, wenn Jesus sagt, pass auf, ich möchte der Herr in deinem Leben sein und dein Leben kontrollieren. And you need to be living not for yourself, but for me. Und du solltest nicht nur für dich selbst leben, sondern für mich. That's a hard thing. Das ist eine schwierige Sache. This is one of the hard things about Christianity. Das ist eine der schwierigsten Dinge im Christentum. We are not our own. Wir gehören uns nicht selbst. And we give our lives to him. Sondern wir geben unsere Leben zu ihm. That's letting him be Lord. Das heißt es, ihn Herr sein zu lassen. And when he says, I give you something and I want you to be responsible with it. Und wenn er sagt, ich gebe dir etwas und ich möchte, dass du damit verantwortlich umgehst. We don't have the right to question him. Dann haben wir kein Recht, das in Frage zu stellen. To say, God, no, why should I spend my energies just for you? Beispielsweise zu sagen, Gott, warum sollte ich meine Energie für dich verschwenden? Why should the answer is because he's God. Die Antwort ist, weil er Gott ist. Everything we have is because of what he's given to us. Alles das, was wir haben, ist, weil er es uns gegeben hat. And we're in this life not just to have fun and to laugh. Und wir sind nicht nur in diesem Leben, um Spaß zu haben und zu lachen. We're in this life to fulfill his purposes for us. Sondern wir sind in diesem Leben, um seinen Zweck zu erfüllen. The greatest joy I have in life. Die größte Freude, die ich im Leben habe, is not going on vacation. Ist nicht in Urlaub zu gehen. I love going on vacation. Also ich gehe sehr gerne in Urlaub. But the greatest fulfillment and joy I find. Aber die größte Erfüllung und Freude finde ich, is fulfilling God's purpose for me. Wenn ich Gottes Zweck für mich erfülle. There comes a joy in my heart that is unbelievable. Dann kommt eine Freude in mein Herz, die unglaublich ist. And if I just sit back and put up my feet. Und wenn ich mich nur zurücklege und meine Füße hochlege. And lay back and say, hey, this is the nice life. Und mich zurücklege und sage, hey, das ist ein tolles Leben hier. You know, I'm not against vacation, I like it. Also ich bin nicht gegen Urlaub, ich mag es gerne. Sometimes that's being responsible. Manchmal ist es auch verantwortlich. You know, it's being responsible with your body. Du musst auch Verantwortung für deinen Körper übernehmen. Because there's times we need rest. Manchmal müssen wir uns auch mal ausspannen. But sometimes it's just being lazy. Manchmal heißt es aber auch einfach nur faul zu sein. And real fulfillment comes in completing what God desires us to do. Und die wahre Erfüllung kommt dadurch, indem wir das machen, was Gott für uns vorhat. I have such a fulfilled life. Ich habe so ein erfülltes Leben. And it's not because I have a lot of money. Und das ist nicht, weil ich sehr viel Geld habe. And I can travel anywhere I want to travel. Und überhin reisen kann, wo ich möchte. And I can rest as much as I want to rest. Und so viel ausruhen kann, wie ich möchte. It's because I see God's will being accomplished. Sondern weil ich sehe, dass Gottes Wille hier erfüllt wird. And so if we need to be people who embrace the responsibility God gives to us. Und wir müssen Leute sein, die diese Verantwortung auch annehmen, die Gott uns gegeben hat. Sometimes we want to make excuses. Manchmal haben wir Entschuldigungen. That's what this third man did. Das ist, was dieser dritte Mann hier tat. He said, I didn't produce, Lord. Der sagte, ich habe nichts daraus gemacht, was du mir gegeben Because. Hast. Weil. And he made, started to make the excuse. Und jetzt kommen die Entschuldigungen. Sometimes we say, if my circumstances were different, then I could. Manchmal sagen wir, wenn die Umstände nur anders gewesen wären, dann hätte ich. If I wasn't a poor person, then I could do something. Wenn ich keine arme Person gewesen wäre, dann hätte ich was tun können. You know, and we make all of these excuses. Und wir haben so viele Ausreden. To get rid of our sense of responsibility. Um unsere Verantwortung dadurch abzulegen. Being a Christian is not easy, everyone. Also Christ zu sein ist nicht einfach. It takes giving your life to Jesus Christ. Es bedeutet, dein Leben an Jesus Christus zu geben. I am no longer my own, I'm his. Ich gehöre mir nicht mehr länger selber, gehöre ihm. And there's responsibilities he's given to me. Und die Verantwortung, die er mir gegeben hat. And I've got to be willing to say, God, here I am. Und ich muss bereit sein zu sagen, Gott, hier bin ich. Being a parent. Also Eltern zu sein. Hannah, can you relate to this with Joel? Kannst du das mit Joel vorstellen? And all of us, und alle von who uns, are parents, die Eltern sind, you realize that life is a little bit challenging sometimes. Ihr erkennt, dass das Leben schon mal herausfordernd sein kann. I love Joel. Ich liebe Joel. I told Volker this morning, er hat so viel Energie. Ja. And he was up here during worship dancing. Also er hat hier während des Lobpreises getanzt. You know, man, what a kid with energy. Also es ist wirklich ein Kind mit sehr viel Energie. But mom and dad has a responsibility. Aber die Eltern haben eine Verantwortung. Not to just sit back and to just lay back and say, oh, I don't care. Also sich nicht nur zurückzulegen und zu sagen, hey, mich geht das nichts an. And just do whatever. Und mach was auch immer du willst. We've got to take care of our children. Wir müssen auf unsere Kinder aufpassen. We've got to show a heart that, hey, I'm interested and I want your best. Wir müssen ein Herz haben, das sagt, pass auf, ich möchte das Beste für dich. And it takes sacrifice from us. Das bedeutet Opfer. All of the new mothers, they know, getting up in the middle of the night, it takes sacrifice. Und die ganzen jungen Mütter, die wissen, was es heißt, mitten in der Nacht aufzustehen, das ist ein Opfer. That's being responsible. Das ist Verantwortlichkeit. And in the same way. Und gleichzeitig. We have a responsibility to serve God. Haben wir auch die Verantwortung, Gott zu dienen? We have a responsibility to take all those things that God has given us. Wir haben die Verantwortung, all die Dinge zu nehmen, die Gott uns gegeben hat. And to bring life from those things. Und aus diesen Dingen heraus Leben zu bringen. To invest them. Diese zu investieren. To use our talents. Unsere Talente zu gebrauchen. Your talent might simply be smiling at somebody and encouraging them. Vielleicht ist ein Talent einfach, andere Leute anzulächeln oder zu ermutigen. Don't make an excuse. Mach keine Entschuldigung. Don't say, oh, it's been a bad day for me. Sag nicht, es war jetzt ein schwerer Tag für mich. Oh, you know, I just didn't sleep right today. Ich habe nicht gut geschlafen heute and Nacht. So, no, I can't encourage anybody else. Heute kann ich keinen ermutigen. Come on, no excuses, church. Keine Entschuldigung. Are we gonna be how old are we? Wie alt sind wir? Are we gonna be the little babies just wanting to laugh all the time? Sind wir diese kleinen Babys, die den ganzen Tag nur Spaß haben wollen? Only interested in ourselves. Nur in uns selbst interessiert. Mommy, give me something to drink. Mami, gib mir was zu trinken. Clean me up. Mach mich sauber. You know, entertain me. Spiel mit mir. Or are we gonna be adults? Oder wollen wir Erwachsene sein? Who say, here I am. Die sagen, hier bin ich. God has given me so much. Gott hat mir so viel gegeben. And I'm gonna invest that into his kingdom. Und ich werde das in seinem Königreich investieren. I'm gonna invest that into the life and the opportunity that God has put into me. Und ich möchte das in das Leben und in diese Gelegenheit investieren, die Gott mir gegeben hat. We can't hide our talents. Wir können unsere Talente nicht verbergen. God is so good to us. Gott ist so gut zu uns. Concerning this third person who hid his talents. Also nochmal zu dieser dritten Person, die ihre Talente vergraben hat. And who made excuses. Und die Entschuldigungen vorgebracht hat. One Bible commentary says this about this situation. Ein Bibelkommentar sagt über diese Situation Folgendes. It says many people refuse to use their talents in Christ's service. Also viele Menschen lehnen es ab, ihre Talente in den Dienst Christi zu stellen. Because they think it is a hard. Weil sie glauben, dass es eine hard, too exacting service. Ein schwerer, anspruchsvoller Dienst ist. Making unreasonable demands. Und unzumutbare Anforderungen mit sich bringt. Of self-denial, of self-control and of self-sacrifice. Also in Bezug auf Selbstverleugnung, Selbstkontrolle und Selbstaufopferung. Why should I be controlled? Warum sollte ich kontrolliert werden? We say that. Why should I be controlled? Wir sagen das oft. Warum sollte ich kontrolliert werden? Will reminded me a couple weeks ago about something I said, how many years ago? Two or three years ago. Will hat mich an etwas erinnert, was ich vor 2 oder 3 Jahren gesagt habe. I had forgotten it. Ich hatte es inzwischen vergessen. But I think he's got it memorized. Er hat es wahrscheinlich aufgeschrieben oder in fact, I just now forgot it again. Will, what exactly was that? Ich habe es schon wieder vergessen. Was habe ich gesagt, Will? That we make freedom our God. Wir machen Freiheit zu unserem Gott. Many times we feel like freedom. We treat freedom like a god. Oftmals ist es so, dass wir Freiheit als wie unseren Gott behandeln. We are free. Wir sind frei. To serve. Um zu dienen. We are free to be God's. Wir sind frei, um Gott zu gehören. Not to be our own. Nicht um uns selber zu gehören. He has set us free to experience the life that he wants for us. Er hat uns frei gemacht, damit wir das Leben erfahren können, was er für uns möchte. To experience fulfillment of why he created us. Die Erfüllung zu erfahren, warum er uns geschaffen hat. But the only way we can experience that. Aber die einzige Art, das zu erfahren, is to let him be Lord. Ist, dass wir ihn Herr sein lassen. So letting him be Lord is not hurting us. Also ihn Herr sein zu lassen bedeutet nicht uns damit zu verletzen. It's making us. Das heißt uns aufzubauen. It is completing us. Das ist uns zu vervollständigen. And so we need to have a real change of mind and a change of heart here. Und es ist wichtig, dass wir hier eine Veränderung in unserem Denken haben. Letting Jesus control my life is the best thing that could ever happen to me. Jesus mein Leben kontrollieren zu lassen ist das Beste, was jemals mir passieren könnte. It's not a negative thing. Es ist nichts Negatives. So we need to get past that. Wir müssen davon abkommen. Be willing to use our talents. Wir müssen bereit sein, unsere Talente zu gebrauchen. God has given us so much. Gott hat uns so viel gegeben. He's given us the ability to have resources in our lives. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, auch genug Mittel in unserem Leben zu haben. I have such a bad memory, everybody. Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. You know, he's given a lot of things, but he didn't give me a great memory. Er hat mir viele Dinge gegeben, aber ein schlechtes Gedächtnis. A few months ago I talked about last year I talked about what the what most people live on. Does anybody remember those figures? Also ich habe vor einiger Zeit darüber gesprochen, wie viele Menschen leben. Like $3 a day is like 75% of the population also of the world. Wie viel Geld sie haben, irgendwie sowas von $3 am Tag ist das, was so 90% der Bevölkerung hat. And also a huge percentage is just $1 a day. Und auch ein sehr, sehr großer Prozentsatz der Bevölkerung hat nur $1 pro Tag. I forget those numbers exactly. Also die genauen Zahlen habe ich vergessen. But it's shocking. Aber es war schockierend. And we need to realize we are so blessed. Und wir müssen erkennen, dass wir so sehr gesegnet sind. Are we being responsible with what we have been given? Sind wir auch verantwortlich mit dem, was uns anvertraut wurde? We are so blessed with abilities to do things. Wir sind auch so gesegnet mit Fähigkeiten, Dinge zu tun. We live in a country that gives you the freedom to do things. Wir leben in einem Land, was uns Freiheit gibt, Dinge zu tun. Are we using those talents? Nutzen wir unsere Talente? Or are we just putting our feet up and saying, give me, give me, give me? Oder legen wir nur unsere Füße hoch und sagen, gib mir, gib mir, gib mir? I want to have fun. Ich möchte Spaß haben. I want for me. Ich möchte was für mich. How old are we? Wie alt sind wir? Sometimes we're not acting very old. Manchmal handeln wir nicht, als wären wir alt. We have a responsibility with the life that God has blessed us with. Wir haben eine Verantwortung mit dem Leben, mit dem Jesus uns gesegnet hat oder Gott uns gesegnet hat. With the spiritual life. Mit dem geistlichen Leben. That he has given us. Das er uns gegeben hat. We have a responsibility to multiply that life. Wir haben eine Verantwortung, dieses Leben zu vervielfachen. To bring it into others. Es zu anderen zu bringen. To introduce them to the life of God. We have a responsibility. Andere Menschen in das Licht Gottes zu bringen. What are we doing with what we have been given? Was machen wir mit dem, was uns anvertraut wurde? Are we hiding it? Verstecken wir es, halten wir es fest? Or are we letting it reproduce? Oder lassen wir es vervielfältigen? There's an interesting thing. If you look into the second chapter of Titus, also ist eine interessante Sache, wenn man sich das zweite Kapitel von Titus anschaut. You see that there's a list of things that Christians should be doing. Da gibt es eine Art von Liste von Dingen, die Christen tun sollten. It's not really shown as a list. Es ist nicht wie eine Liste dargestellt. But if you read through there, you'll see a lot of things that are instructed to the Christians. Aber wenn man da so durchliest, dann sieht man eine ganze Reihe von Dingen, die wir als Christen tun sollen. Let me show you what some of these things are. Lasst mich einige von diesen Dingen euch zeigen. Let's go ahead and read that. Das sind Punkte wie nüchtern sein. Wir sollen nüchtern sein, ehrbar, besonnen sein, lieben, geduldig sein, gütig sein. Ein Vorbild von guten Werken sein, ernst, unverdorben, nicht widersprechen, alle gute Treue beweisen, nicht verleumderisch sein. Now, these things that you read here don't sound real spiritual. Also die Dinge, die man hier liest, die klingen nicht sehr geistig. In fact, they sound very practical. Sie klingen eher sehr praktisch. Very, very just everyday life type of things. Also mehr so alltägliche Dinge des Lebens. It's you're not seeing an instruction. Okay, you need to pray this many minutes a day. Also man sieht da keine Anleitung. Du musst so und so viele Minuten täglich beten. You need to read your Bible this many minutes a day. Oder so viele Minuten die Bibel lesen. Or things like that. Oder solche Dinge. Now, there's nothing. I'm not saying we don't need to be doing that. Also ich sage jetzt nicht, dass wir das nicht tun sollten. But I'm saying that this list doesn't show that. Ich sage nur, dass in dieser Liste sowas nicht enthalten ist. It shows very practical things. Es zeigt vielmehr ganz praktische Dinge. And sometimes we forget that. Und manchmal vergessen wir das einfach. That I need to be a patient person. Dass ich eine geduldige Person sein soll. That's part of who I am in Christ. Das ist ein Teil dessen, was ich bin in Christus. If Christ is in us, wenn Christus in uns ist, then we need to be letting that life of him flow out of us. Dann müssen wir dieses Leben von ihm aus uns rausfließen lassen. And that life is very practical. Und dieses Leben ist sehr praktisch. It's showing good works. Es bedeutet auch gute Werke at zu zeigen. The end of that chapter, am Ende dieses Kapitels, it describes the reason for these things, beschreibt es die Ursache für diese Dinge, is so that the testimony of Jesus Christ can be seen by all. Das bedeutet, dass das Zeugnis Jesu Christi durch uns alle gesehen werden kann. And so that we're able to bring people to a knowledge of Christ. Dass wir in der Lage sind, Menschen die Erkenntnis Christi zu bringen. By doing simple things like this in life. Einfache Dinge wie solche in unserem Leben. I want to ask us, how responsible are we? Ich möchte fragen, wie verantwortlich sind wir? Are we living out this kind of life with Christ? Leben wir ein solches Leben mit Christus wirklich aus? Now I see some serious faces. Ich sehe einige sehr ernste Gesichter. I know that this is can be a hard message. Ich weiß, dass es eine sehr anspruchsvolle und schwere Predigt ist. I want you to see underneath this goatee. Under my whiskers. Und unter meinem Bart oder was? Yeah, yeah. Barthaaren? Schuppen. I have a smile. Darunter möchte ich ein Lächeln sehen. I'm not mad at you. Okay? I'm I'm not mad. I'm not angry with anyone. Ich bin nicht böse mit irgendjemandem hier. I don't think we're bad people. Ich glaube nicht, dass wir schlechte Menschen sind. But I just feel this message so strong in our hearts. Aber ich fühle, dass diese Botschaft ist sehr stark auf meinem Herzen. And I think we need to just be reminded. Und ich habe das Gefühl gehabt, wir müssen uns nochmal daran erinnern. And we need to step up and we need to say, I am going to be responsible. Und dass ich für mich selber den Entschluss fasse, ich muss aufstehen und Verantwortung übernehmen. And I am going to say, God, here I go with you. Und ich werde sagen, Gott, ich gehe mit dir. And I'm not going to make life just about me. Und ich mache das Leben nicht nur, dass es sich um mich selber dreht. I'm going to take your talents. Ich möchte deine Talente nehmen. And I'm going to invest them. Und diese investieren. And whatever it is in my life. Was es auch immer ist in meinem Leben. It could be. We need to realize that we've got personal things in our lives. Wir müssen erkennen, dass es persönliche Dinge in unserem Leben gibt. Our intelligence. Unsere Intelligenz. You know, some of us have more gifts there than others do. Manche haben da sind da mehr begabt als andere. Here's my friend, Dr. Volker. He's not going to say it. Eris Doctor, okay. Yeah. He has. Okay. Go on. Somebody else. No, I'm not gonna. Does somebody else? You want somebody else to come up and translate? No. He has talents that I don't have. Also, ich habe vielleicht einige Talente, die Jim nicht hat. And his. Did you translate what I said? Good. Yes. Thank you. And he's in. Him and his company are inventing things that I could never think of. Also, in die Firma, in der ich arbeite, da werden Dinge erfunden, auf die Jim nie kommen würde. Ja. Yeah. Okay. I gotta trust you. And. He's got to invest those talents. Also, ich muss auch diese Dinge investieren. All of us have our individual places. Also, jeder von uns hat seinen individuellen Platz. Let's go for it. Lass uns wirklich dem nachgehen. Our families. Unsere Familien. Our careers. Unsere berufliche Karriere. In society. In der Gesellschaft. In this world as a whole. In dieser Welt als Ganzes. In our church. In unserer Gemeinde. Let's be responsible. Lasst uns verantwortlich sein. We don't have the right to say. Wir haben nicht das Recht zu sagen. I want to be lazy. Ich möchte faul sein. We don't have the right to. Wir haben nicht das Recht. We don't have the right to be lazy. Wir haben nicht das Recht faul zu sein. Okay, I'm sorry. Tut mir leid. You know. We don't have the right to say I want to hold back and I don't want to give. Ich habe nicht das Recht dazu oder wir haben nicht das Recht zu sagen, ich möchte es zurückhalten und es nicht weggeben. We don't have the right to forget about what God has given us. Wir haben nicht das Recht darüber hinwegzugehen, was Gott uns gegeben hat. And we don't have the right to live our own lives just the way we want to. Wir haben auch nicht das Recht, unser eigenes Leben so zu leben, wie wir es nur selber möchten. I'm sorry if that offends you. Also das tut mir leid, wenn euch das irgendwie angreift. If it does offend you, wenn es euch irgendwie angreift, I would encourage you to think about Jesus being Lord. Dann möchte ich euch ermutigen, darüber nachzudenken, Jesus Herr sein zu lassen. If that offends you, then there's an issue with him being Lord of your life. Wenn euch das irgendwie angreift, dann gibt es da ein Problem, dass Jesus nicht Herr in eurem Leben ist. Let's go to Ephesians chapter 4. Wir gehen jetzt zu Epheser Kapitel 4. And we're going to read 11 through 11 bis 16. Und wir lesen die Verse 11 bis 16. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unseren Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geiste der Liebe und der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Let's not remain children. Lasst uns nicht Kinder bleiben. Let's grow up. Lasst uns aufwachsen. Let's be the part that God created us to be in this in the body of Christ. Lasst uns dieser Teil im Leib Christi sein, zu dem Gott uns vorgesehen hat. Every one of us is important. Jeder von uns ist wichtig. And when we will take our responsibility, und wenn wir unsere Verantwortung übernehmen, it will bring life to others. Dann wird es Leben zu anderen bringen. One of the reasons this message came so strong to my heart. Einer der Gründe, warum diese Botschaft so stark auf mein Herz kam, was really actually with Sarah and Nils' brother. War, weil ich mit Sarah und mit Sarahs Bruder Zeit verbracht habe. Tim, who is in the hospital right now. Tim, der gerade im Krankenhaus ist. I think all of you have probably if you have our email. You've probably received a message about praying for him. Also wenn ihr in unserem E-Mail-Verteiler steht, dann habt ihr sicherlich auch die Bitte bekommen, für ihn zu beten. Tim is in a he's in a medically induced coma right now. Is he still in the coma? Yeah. Okay. Also Tim ist gerade in einem künstlichen Koma. He's got an artificial heart at the moment. Er bekommt gerade ein künstliches, oder er ist an einem künstlichen Herz angeschlossen, which can only probably last another three or four weeks. Was nur noch etwa 3 oder 4 Wochen so geschehen kann. And he needs a heart and a lung transplant. Und er braucht eine Herz- und Lungentransplantation. Three nights ago, he continued to his heart continued to stop. Und vor 3 Nächten hat sein Herz immer wieder ausgesetzt. Yeah, and they had to refibrillate or use the electric to keep him alive. Er musste dann immer wieder mit diesem Defibrillator das Herz wieder angeworfen werden. But one of the things that just came to my heart so strong in relation to Tim. Und eine der Dinge, die jetzt so stark mir aufs Herz kam in dieser Beziehung zu Tim, Was that Tim had wanted to meet with me or he said he was willing to meet with me some months ago. Ist, weil Tim vor einigen Monaten schon zu mir gesagt hat, dass er sich mit mir treffen wollte. And I'm a somewhat busy person. Also ich habe auch einiges zu tun im Leben. And you know how life just goes by and you just don't get to certain things. Und ihr wisst, wie es ist, manchmal kommt man einfach nicht zu bestimmten Dingen. And I didn't go see him. Und ich habe mich nicht mit ihm getroffen. And this was when he was well. Und das war zu einer Zeit, wo es ihm gut ging. Although, you know, he's been suffering with this for all of his life. Auch wenn er, wie ihr wisst, damit schon sein ganzes Leben zu tun hat mit dem Problem. And so then about 2 or 3 weeks ago he was put in the hospital. 2 weeks ago? Sarah? Yeah? Und dann vor 2 Wochen ist er ins Krankenhaus gekommen. And I said to Sarah, please tell him I want to visit with him. Und dann habe ich zu Sarah gesagt, bitte sag ihm, dass ich mich mit ihm treffen möchte. And at that time, Tim said, no, only family. Und zu der Zeit sagte Tim, nee, ich möchte nur die Familie sehen. And my heart was so grieved. Und mein Herz war so voller Trauer. Because I thought, I had an opportunity before and I don't now. Weil ich mir gedacht habe, ich hatte die Gelegenheit vorher gehabt und jetzt habe ich sie nicht mehr. 3 or 4 days later, I wrote to Sarah again and I said, please, Sarah, tell him I'm going to come. Und 3 oder 4 Tage später habe ich mich nochmal an Sarah gewandt und habe gesagt, bitte sag ihm, ich möchte gerne kommen. Now he was in critical condition at that time. Und zu der Zeit war er wirklich in einem kritischen Zustand. But I said to her, tell him I'm going to come, but the only way I will not come is if I'm going to make him angry. Und ich sagte, bitte sag ihm, ich möchte kommen und der einzige Grund, warum ich nicht kommen würde, wäre, wenn er mir sagt, ich mache ihm Angst oder mache ihn wütend. Oder. Even if he doesn't like it, as long as he doesn't get angry, I'm going to come. Wenn es ihn nicht wütend macht, dann werde ich kommen. And she wrote back right away and said, no, no, he's willing, he's okay. Und sie he's hat dann okay with you coming. Zurückgeschrieben und sagte, nee, er stimmt zu, dann wenn du kommst. And so I went and I spent some time. I asked Sarah to leave the room. Und ich habe mit ihm einige Zeit alleine verbracht und habe Sarah gebeten, aus dem Raum rauszugehen. And Tim and I had quite a long time together alone. Und wir hatten dann relativ lange Zeit alleine zusammen. And we talked about everything. Und wir haben über alles Mögliche gesprochen. And it was wonderful. Und es war wunderbar. And I just out of that experience, I just thought, there's so many times that we are not responsible with what opportunities we have in life. Und aus dieser Erfahrung heraus ist mir aufgefallen, dass wir so oft nicht verantwortlich mit den Gelegenheiten umgehen, die wir im Leben haben. And life just slips away from us. Und das Leben einfach so durch die Finger gleitet. We let entertainment. Wir lieben Unterhaltung. We let having fun just eat us up. Und es passiert, dass auch Unterhaltung und Spaß uns komplett verzehrt. And we don't fulfill the responsibilities we have in front of us. Und dass wir nicht die Verantwortung erfüllen, die wir vor uns haben. I want you to continue to pray for Tim. Ich möchte, dass ihr weiterhin für Tim betet. When he went into the coma, Sarah and her father were very kind to me. Und als er in das Koma gebracht wurde, waren Sarah und ihr Vater sehr freundlich zu mir. And the doctors were too. Und die Doktoren auch. Normally only the parents can go in and see him. Normalerweise können nur die Eltern reingehen, um ihn sehen. But they all let me go in. Aber sie haben mich reingehen lassen. And I was just able to lay on his arm. Und ich war in der Lage, ihn in den Arm zu nehmen. And talk to him, even though he's in the coma. Und zu ihm zu sprechen, obwohl er im Koma war. And pray for him. Und für ihn zu beten. And that was very, very sweet. Und das war wirklich sehr süß. But this is medically induced because of the pain he's in. Also es ist ein künstliches Koma, in das er versetzt wurde wegen der Schmerzen. But we want to pray for him. Wir möchten weiter für ihn beten. We want to pray that Jesus reveals himself to Tim. Wir möchten darum beten, dass Jesus sich Tim offenbart. And we're going to in a moment. Und wir möchten das in einem Moment auch tun. We're going to also pray for Joachim. Wir möchten auch für Joachim beten. He fell from 5 or 6 meters. Er ist von 5 oder 6 Metern runtergefallen. Earlier this week. Am Anfang der Woche. I rushed to the hospital. Wilma called me and said she doesn't know what's happening. He doesn't feel in his feet. Ja, ich bin ins Krankenhaus gefahren, als Wilma mich anruf und sagte, ich weiß nicht, was genau los ist, aber er kann seine Füße nicht bewegen. Thank God, it only tore up his arm. Also Gott sei Dank ist nur sein Arm gebrochen. And not his back or his neck. Und nicht irgendwie der Rücken oder der Nacken. But he had a very, very serious injury to his arm. Aber er hat einen sehr, sehr ernsthafte Verletzung an seinem Arm. So he's already had one operation. Also er hat schon eine Operation hinter sich. Tomorrow he'll have a second operation. Morgen hat er eine zweite Operation. And he's in the hospital. Und er ist im Krankenhaus. So we're going to pray for both of them. Also für beide möchten wir beten. But we have a responsibility to bring life. Aber wir haben eine Verantwortung, Leben zu bringen. And this is the heart of what I want to impress upon us. Und das ist wirklich das Herz, was ich uns nahelegen möchte. Jesus has given us life. Jesus hat uns Leben gegeben. Let's think about that as a talent. Lasst uns das als ein Talent betrachten. How are we investing that life? Wie investieren wir dieses Leben? Are we bringing life to others? Bringen wir Leben zu anderen? Or are we just holding it and Oder halten keeping wir es nur für uns selber fest? Okay. Father, we thank you for all that you have given us. Vater, wir danken dir für alles das, was du uns gegeben hast. Forgive us for being selfish. Bitte vergib uns, dass wir egoistisch sind. Forgive us for holding back. Bitte vergib uns, dass wir Dinge zurückhalten. Forgive us for being lazy. Bitte vergib uns, dass wir faul sind. Forgive us for being children. Bitte vergib uns, dass wir noch kleine Kinder sind. And help us to be responsible people. Und hilf uns dabei, verantwortliche Menschen zu werden. I pray that you will change our hearts. Ich bete, dass du unsere Herzen veränderst. So that we will rise up and do the things we are responsible to do. Dass wir groß werden und aufwachsen und die Dinge tun, die du für uns vorgesehen hast. We pray for Tim right now, Lord. Wir beten für Tim. We ask that your life will flow into him. Wir bitten dich, dass dein Leben in ihn einfließt. God, you will reveal yourself to Tim. Dass du dich ihm selbst offenbarst. Even as he's in this coma. Auch wenn er jetzt im Koma liegt. We ask that you will come to him. Wir bitten dich darum, dass du zu ihm kommst. And that he will receive you. Und dass er dich annimmt. He will know you. Dass er dich erkennt. We pray for Joachim. Wir beten für Joachim. That we ask God that you will bless him in a great way during this operation. Und wir bitten Gott, dass er ihn auf großartige Weise segnet, auch während der Operation. That these surgeons will do a magnificent job. Dass die Operateure einen tollen Job machen. And that his arm will heal perfectly. Und dass sein Arm perfekt heilen wird. We pray for everyone else in our church who is in need. Wir beten für jeden anderen in unserer Gemeinde, der ein Bedürfnis hat. For the people in our families who are in need. Für die Leute in unseren Familien, die Bedürfnisse haben. We pray for your life to come to them. Wir beten, dass dein Leben zu ihnen kommt. We thank you, Jesus, that we have this opportunity. Wir danken dir, Jesus, dass wir diese Gelegenheit haben. And we ask that you will help us to be responsible with the opportunities we have. Und wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst, verantwortlich mit den Gelegenheiten umzugehen, die wir haben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Now, I want to continue with one little tiny thing. Ich möchte jetzt noch mit einer kleinen Sache fortfahren. I want to talk to our church family here again for a moment. Ich möchte jetzt zu unserer Kirchenfamilie einen Moment sprechen. God has given us an opportunity to touch a lot of people's lives. Gott hat uns die Gelegenheit gegeben, die Herzen vieler Menschen zu berühren. This last summer, our attendance was higher than it's ever been during the summer. Im letzten Sommer war die Anwesenheit hier viel größer, als es sonst im Sommer ist. Normally we have to cut down to only one service. Normalerweise machen wir im Sommer nur einen Gottesdienst. But during the summertime, we had two fairly full services. Und wir hatten jetzt eigentlich über die gesamte Sommerzeit zwei ziemlich volle Gottesdienste. When all of our students get back, wenn unsere Studenten alle wieder zurückkommen, we expect that two services are not going to be able to hold our church. Dann erwarten wir, dass die zwei Gottesdienste nicht mehr ausreichen werden. And we have a responsibility to bring life to people. Und wir haben die Verantwortung, Leben zu den Menschen zu bringen. We have a responsibility to make the great gifts that God has given us available to everybody we can. Wir haben die große Verantwortung, die Dinge, die Gott uns gegeben hat, allen Menschen verfügbar zu machen. We're going to be starting the new church in Charlottenburg. Wir werden eine neue Gemeinde in Charlottenburg gründen. That process is going to take probably about a year. Dieser Prozess wird möglicherweise noch ein Jahr dauern. It's going to go slow. Es geht langsam. But we can't wait for that to be able to help the people that we have here now. Aber wir können nicht darauf warten, um den Menschen, die wir jetzt schon hier haben, zwischenzeitlich zu helfen. So we've decided to go ahead and to begin a third service. So haben wir entschieden, einen dritten Gottesdienst zu beginnen. And we're going to start in November a third service for us. Und wir möchten im November mit einem dritten Gottesdienst It's beginnen. It's going to be on a Sunday evening. Und es wird am Sonntagabend sein. And let me tell you right now, that's going to take some sacrifice from us. Und ich möchte euch jetzt schon sagen, das wird einige Opfer benötigen. It doesn't always feel good. Das fühlt sich nicht immer nur gut an. Change doesn't feel good. Veränderung fühlt sich nicht immer gut an. Sometimes I've heard some comments, but what about the friends that I have here now? Ich habe schon so ein paar Kommentare gehört. Was ist jetzt mit den Freunden, die ich habe? I'm not going to be able to be with my friends that I have now. Ich habe gar keine Gelegenheit mehr dazu, mich um die Freunde zu kümmern, die ich jetzt schon habe. Well, there was the same kind of comments when we started two services. Und genau die gleichen Kommentare haben wir gehört, als wir unseren zweiten Gottesdienst gestartet haben. If we start two services, then how can I be with my friends? Wenn wir jetzt den zweiten Gottesdienst anfangen, wie kann ich dann mit meinen Freunden zusammen sein? I think it's worked out. Ich glaube, es hat geklappt. You still have your friends. Du hast deine Freunde immer noch. It takes sacrifice. Es bedeutet Opfer. It takes adjustments. Es bedeutet auch einige Umstellungen. But we can't say, no, I just want to feel good, therefore I'm going to keep other people out. Aber ich kann nicht sagen, ich möchte mich wohlfühlen und deswegen halte ich andere Menschen von etwas ab. So we have a choice. Wir haben eine Wahl zu treffen. Move to a bigger building somewhere. Also entweder in ein größeres Gebäude zu ziehen irgendwo. Give me all the money that you have so that we can afford a new building. Also wenn wir alle unser Geld zusammenwerfen, können wir uns vielleicht ein neues Gebäude leisten. You know, if you want to do that, I'm okay with that. Wenn ihr das lieber möchtet, dann wäre ich damit einverstanden. If you want to empty your bank account, I have no problem. Wenn ihr euer Bankkonto leerräumen möchtet, habe ich damit kein Problem. But I think a little bit better answer is let's go to a third service at this time. Ich glaube momentan die bessere Antwort ist, lass uns einen dritten Gottesdienst beginnen. And see how this goes. Und lass uns sehen, wie das geht. Now, another thing this is going to require, und etwas anderes, was das nötig machen wird, is more people to be involved in serving. Dass mehr Menschen praktisch in den Dienst sich einbringen. Okay. And one good comment I heard from a girl. Heute habe ich einen guten Kommentar von einem Mädchen gehört. She said, "Oh, this is going to be great." Die sagte, es ist toll. She said, "I can serve with the children on Sunday morning." Also ich kann mit den im Kinderdienst arbeiten sonntags morgens. She has a child. Sie hat ein kleines Kind. And she says, "I can serve on Sunday morning, go home and eat." Also ich kann dann sonntags morgens dienen, nach Hause gehen, essen. Leave my child with my husband. Und das Kind dann bei meinem Ehemann parken. And then I can come to the third service at night. Und dann komme ich abends in den dritten Gottesdienst. And that could be for me. Und das ist dann für mich. So. That would be a really cool thing. Das wäre wirklich toll. Serve in one and go to one for yourself. In einem dienen und in dem anderen selber teilnehmen für sich selbst. So we're going to need some more help. Wir werden also mehr Hilfe brauchen. And so I think that there's a lot of people who can get involved. Und ich denke, dass da auch einige viele Menschen involviert sein werden. If you're planning to go to the Charlottenburg Church, wenn ihr plant, in die Charlottenburger Gemeinde zu wechseln, and you plan on serving there, und ihr plant, da zu dienen. And if you're not serving here now, und hier noch nicht dienst, I want to tell you something. Da möchte ich euch etwas sagen. With all the love I can say, mit aller Liebe, mit der ich das sagen kann, you need to be serving now. Ihr müsst auch jetzt schon dienen. Get experience now. Ihr könnt Erfahrung sammeln, hier und jetzt. Don't wait for the perfect situation. Wartet nicht auf die perfekte Situation, which will never be there. Die niemals da sein wird. Nothing will ever be perfect. Es wird niemals alles perfekt sein. Start now. Beginnt jetzt. You can get experience. Ihr könnt Erfahrung sammeln. Then when we start the third church, or the second church, third, fourth and fifth church. Wenn wir dann die zweite Gemeinde gründen, everything will be, you'll be ready. Dann wird ihr soweit sein. Tanya is going to come and share a couple things where you can get involved now. Tanya wird jetzt einige Dinge vorstellen, wo sich Leute investieren können. Also, ich habe eine Frage an euch.